Hey, ich glaub's fast nicht, wie schnell du das herausgefunden hast. Allein wäre ich da nie drauf gekommen. Danke vielmals. Du weißt echt gut Bescheid, wenn es um Fake News geht. Tagesmutter war ganz beeindruckt, wie schnell ich das gelöst habe. Wenn die wüsste. Sie hat gesagt, ich muss jetzt bei einem Game einen neuen Highscore aufstellen. Wenn ich das schaffe, sei ich pfiffig genug, dass ich aus dem Zimmer darf, hat sie gemeint. Mal schauen, was ich muss.